Was ist denn das? Podcasting. Was für ein Ding? Na, das Podcast-Ding. Du weißt schon. Ja, yeah, wieso ist hier überhaupt Party? Ja, Einstand. Einstand. Ah, du hast was mitgebracht. Was hast du denn alles mitgebracht? Ja, ich habe ein paar Sachen hier, so Getränke und so mitgebracht, weil jetzt, wo ich ja hier eingezogen bin, sollte man ja auch mal einen kleinen Einstand geben. Du führst hier etwas Neues ein. Das heißt, wir müssen alle das ja auch noch machen, weil wir das nicht gemacht haben, als wir Einstand hatten. Ich sehe schon, wir werden die nächsten 10 Folgen Party führen. Also ich lass mich ja wohl nicht lumpen. Richtig, Entschuldigung, du hast stimmt. Du warst der Erste. Ja, genau. Ja, ja. Ja, eine Kiste Bier mitgebracht und gleich nach der Frau gefragt. Chantal ist aber heute nicht hier. Ja, und Thorsten und meine Wenigkeit haben euch nämlich hier zum Jazzclub eingeladen, ne? Nämlich und so. Ah, das war euer Einstand? Ja. Ah. Okay. Also nichts mit Partys nächste Zeit. Aber wollen wir uns ein bisschen zurückziehen hier, weil mal zu ist ein bisschen laut. Um mal zu sehen, was so alles gelaufen ist in der letzten Folge. Ja, wollen wir vielleicht an Feedbacks und so. Ja, wollen wir vielleicht hinten. Da haben wir doch so den kleinen Raum hier. Da haben wir doch auch so ein bisschen kleiner, aber da haben wir auch einen Tisch und so. Ne? Ja, wir können. Hier ist wenigstens aufgeräumt. Aufgeräumt? Immer ins Arbeitszimmer heute, ja. So, alle herein, wer es nicht gesehen hat. Au! Das war mein Fuß. Machst die Tür noch zu? Oh, ist das ein Lärm, ey. Ihr habt alle einen Stuhl, ich hole mir nochmal einen. Also, wir hatten Feedbacks einerseits via app.net bekommen und andererseits auf dem Blog. Einerseits hat auf app.net Michael A. Hugelshofer, aka Hugelshofer, uns geantwortet, also Feedback gegeben, und der neue Urlaubspodcast, ich nehme an, das ist Sebastian, der da geantwortet hat, keine Ahnung. Dann auf dem Blog hat sich wie immer Andreas gemeldet, dann natürlich Jan von Abends in der Kreativwirtschaft. Was ist denn hier los? Jan von Abends in der Kreativwirtschaft. Ja, wenn keiner kommentiert, dann er. Dann Martin Rechsteiner von Gadget Plaza und Magazin und so weiter und so fort. Und natürlich Dirk Daimeke von Daimhart. Die haben alle gemeldet. Und zwar zu unterschiedlichen Themen. Und darum, denke ich mir, gehen wir mal die verschiedenen Themen durch. Weil zu einzelnen Themen gab es noch Podcasts, die auf uns referenziert haben. Zum Beispiel, wir hatten ja letztes Mal das Thema soziale Netzwerke. Da fand Michael, dass die Umsetzung, die Idee eines virtuellen Podcasts sehr gut ist, mal was anderes. Und also der Urlaubspodcast meinte, dass wir recht haben mit nicht so, wie ihr Internet nutzt, sondern dass wir die Nutzer eben dort abholen müssen, wo sie sind. Sind sie denn da? Ja, das ist die Frage einfach. Je nach Podcast natürlich, also so wie wir ja letztes Mal gesprochen haben, also ein technischer Podcast wird wahrscheinlich die Leute eher auf Twitter haben, wir haben die Leute eher auf app.net und wie Thorsten ja mit seinem Fragezeichen-Podcast gesagt hat, er hat die Leute meistens auf Facebook und wie Dirk von Daimhart gesagt hat, weiter, dass er hat es geschafft mit seinen Linux-Leuten, die sich um Daimhart gruppieren, die hat es geschafft, auf dem Blog zu bekommen. Also er ist in der glücklichen Lage, dies dort machen zu können. Was auch das Sinnvollste ist. Aber da haben wir uns ja schon drüber unterhalten. Ja, klar. Aber die Frage ist, wie bringt man das den Leuten bei? Was natürlich sehr schwierig ist. 0800 aber, ja. 646, komm auf meinen Blog. Jetzt. Coole Podcaster erwarten dich. Das könnte ein bisschen teuer werden. Na, ist egal. Aber ich denke mir, gerade für neue Podcasts etc. wird Facebook einfach am Anfang eine Pflicht sein, sobald du natürlich dann einige Hörer hast. Das glaube ich jetzt wiederum nicht so sehr. Also als ich damals noch... Ja, eben wieder aufs Thema bezogen, aber... Nein, wenn ich nur kurz was sagen darf. Weil wenn, als ich damals, als ich bei Facebook war, mein auch extra die Seite gemacht habe für, also diese Fanseite für den Podcast, also da war nicht wirklich viel los. Also... Ja. Deswegen... Aber denkst du nicht, dass gerade jetzt einerseits der Schreihals-Podcast eher ein Podcast ist, der Hörer haben wird auf Twitter oder app.net? Erster Teil der Frage und zweiter Teil der Frage. Es ist ja nicht so, dass du einfach auf Facebook oder auf irgendein soziales Netzwerk gehen kannst und nachher sind die Leute gleich da. Also ein Aufbau auf einer Community, egal auf welchem Netzwerk, kostet dich 1 bis 2 Jahre im Schnitt. Also das ist so das, was man im Firmenumfeld mal braucht. Und ich denke, ich sag mal, das ist bei uns im Podcast genau dasselbe. Manche Podcasts gibt es nach einem Jahr nicht mehr. Ja, dann kannst du dir auch sparen, dich im sozialen Netzwerk was aufzubauen. Das sind dann auch die Podcasts, die ab der ersten Folge eine sogenannte Fanseite haben und gar nicht wissen, wie viele Fans sie haben. Aber ist egal. Nein, also wie gesagt, als ich damals angefangen habe, gab es ja auch ADN, also app.net noch gar nicht. Also es war von Anfang an halt... Das gibt es in meinem Umfeld heute auch noch nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Nein, ich meinte, damals gab es diese technische Seite, also oder diese Community noch nicht. Sollte hier zufälligerweise mal jemand von app.net zuhören, ich würde ja gerne, aber ich hätte gerne meinen Namen. Und mein Name ist belegt seit irgendwie Anfang an. Der hat 2 Posts gemacht und seitdem gibt's den nicht mehr. Ich verfolge das ja, indem ich da öfters mal drauf guck. Und nö, ohne meinen Namen arbeite ich nicht. Wir sagen in der Schweiz dazu, der Schneller ist der Geschwinder. Ach Leute, ich muss doch nicht... Musst du nicht verstehen, egal. Ich muss doch nicht jeden neuen Scheiß mitmachen. Ich kann doch erst mal gucken, ob sich entwickelt. So, jetzt hat sich soweit entwickelt. Nee. Jetzt würde ich gerne, jetzt darf ich nicht mehr. Jetzt bist du zu spät. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Ein interessanter Beitrag fand ich vor allem noch von Andreas. Er war Forenbetreiber und er sagt selbst, dass Foren nicht, also er denkt, dass Foren nicht unbedingt geeignet sind für diese Art von Kommunikation. Das denke ich auch nicht. Jetzt wäre natürlich Sven spannend. Am Arbeitsplatz, ja. Also ich finde die ganze soziale Netzwerkgeschichte relativ schwierig, weil es braucht relativ viel Zeit, da etwas aufzubauen. Also die Beantwortung finde ich gar nicht mehr mal so aufwendig, aber dass eben die Community oder die Fangemeinde oder wie auch immer, dass du das nennen willst, da aufzubauen, braucht Zeit. Und das von vornherein abzuschätzen, wo sind meine Hörer, dass ich mich entscheiden kann, wo gehe ich hin, nur auf Twitter, nur auf Facebook, was auch immer, finde ich nochmal extrem schwer. Also was ich auch einen sehr interessanten Vorstoß fand, ich war 2009 und 2010 auf dieser Podcon in Saarbrücken, also dieser Podcast-Convention, und da hatten die Jungs von Breitengrad 38 den Podcast, also Musik-Podcast, eine ganz interessante Geschichte, und die haben Flyers gedrucken lassen. Und erst auf der einen Seite stand drauf, was ist ein Podcast? Und auf der anderen Seite halt noch über ihren Podcast. Und so Flyer, finde ich, ist eine gute Möglichkeit, halt auch mal Leute zu holen, die so eigentlich nicht in dieses Thema sonst reinschnuppern würden. Naja, gut. Ich meine, das hast du ja eigentlich überall. Ja, also wenn ich das jetzt als Musiker mal so sehe, dann verkaufe ich natürlich mehr CDs, wenn ich etwas live mache, als wie wenn ich es jetzt irgendwo anbieten würde, ja. A, habe ich da den direkten Kontakt mit den Leuten, ja, und kann somit sehr viel anders da auf die Leute einwirken. Ich glaube jetzt nicht, dass das... Nee, nein, ich meinte, was ich meinte, halt mit so Flyern halt auch mal so Schichten von potenziellen Hörern zu erschließen, die sonst die vom Podcast nichts gehört haben. Ich glaube, dass das nicht so gut funktioniert, ganz einfach aus dem Grund, wenn ich jetzt auf einer Seite bin oder irgendwo im Internet bin und muss nur einen Link klicken, das ist schnell gemacht. Aber wenn ich jetzt ein Zettelchen kriege, das muss ich erstmal bis nach Hause mitnehmen. Aber du erschließt halt Leute, die sonst eine neue, die sonst davon noch nie gehört haben. Es gibt noch massenhaft Leute, die nicht wissen, was ein Podcast ist. Ich denke mir, für einen Musikpodcast macht das für mich sehr Sinn, wenn du an ein Konzert gehen kannst und das dort verteilen. Aber jetzt zum Beispiel wir mit das Podcast-Ding. Wo sollen wir die Dinge verteilen? Also wenn ich jetzt einen Flyer drucke und in Zürich herumgehe, am Bahnhof, die Flyers verteile, ich glaube nicht, dass das nur ein Hörer bringt. Du solltest deinen Namen auch nicht hinten drauf schreiben, sonst musst du die hinterher wieder einsammeln, wenn sie in der Ecke liegen. Ein QR-Code langt voll und ganz. Also ich denke, das funktioniert nicht. Wenn ich jetzt so Musik genau, ich habe hier zum Beispiel vom Podpiloten hier Podsafe Metal Pilot, habe ich Flyer mitgehabt und habe die verteilt hier auf dem Festival und habe die auch öfter schon mal mitgenommen, wenn irgendwo ein größeres Konzert ist oder jetzt mit dem mit dir ja auch zusammen auf der Messe Schreihals, ja, auf der Musikmesse haben wir welche hingelegt. Das funktioniert also sowas, das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich mit meinem Personal Podcast, ich denke, das funktioniert mehr über Mundpropaganda oder wenn ich was klicken muss, das ist einfacher. Jetzt gerade eben war ich auf Facebook gewesen, hat mit einem alten Schulkollegen gesprochen, der hat gesagt, Mensch, was machst du gerade? Ja, wir nehmen hier eine Sendung auf. Ja, Mensch, wo kann ich das denn hören? Und dann habe ich ihm gesagt, hier musst du mal googeln, das war zu kompliziert. Ich habe dann einfach den Link genommen, habe ihm das gepostet und er muss es nur anklicken und ist da. Und er ist auch beim nächsten Mal wieder dabei, denke ich. Und einfach aus Interesse an meiner Person jetzt, aber trotzdem so denke ich mal, kann man die Leute nach und nach holen. Aber du könntest halt, wie gesagt, auf diesem Flyer auch einen QR-Code haben mit dem Handy, zack, und du bist drauf. Ach Leute, businesstechnisch macht man das doch viel intelligenter. Man druckt einen Flyer A5, oben steht in ganz dicken Lettern Tim Pritlove und unten drunter steht in ganz kleinen Lettern hat diesen Podcast nicht gemacht und dann die URL dazu in großen Lettern. So, und schon wird dieser Flyer mitgenommen. Finde ich einen guten Vorschlag. Ja, ganz einfach. Aber ich versuche jetzt das gerade umzusetzen auf unserem Podcast. Was müssen wir tun? Jetzt bin ich natürlich als grün angehauchter Mensch natürlich dagegen, Papier Totholz zu bedrucken. Also wir machen das anders. Wir müssen doch irgendwo hingehen, wo unsere Leute sind. Also das haben wir ja gemacht beim Podcaster Barbecue. Und jetzt heißt es einfach, wenn es das nächste Mal das Podcaster Barbecue ist, wird jedem vom Team auf die Stirne ein QR-Code tätowiert. Der hält nämlich auch, das ist nachher für länger. Und nachher sind wir alle am Podcaster-Barbecue und das ersetzt den Flyer. Ich finde das gut, dass du Stirn erwähnt hast und nicht auf... Abgemacht, alle dabei? Ich kann nächstes Jahr nicht. Ich glaube, ich wollte wieder ausziehen. Ich finde das gut, dass du Stirn erwähnt hast, weil die kann nicht so ungemein zunehmen wie so ein Bauch, weil irgendwann am Bauch ist so ein QR-Code auch nicht mehr lesbar. Und wenn es kalt ist und regnet, dann hast du sowieso noch was anderes, nicht gut. Aber die Stirn, die sieht man immer. Brauchen wir ja eh immer eine Wollmütze. Warum braucht man in Hamburg eine Wollmütze? Ja, weil es immer so kalt. Dann tätowieren wir es auf die Backe. Welche Backe kannst du dir aussuchen? Aber was ich auch noch eine interessante Frage fand, ist, wie viel Zeit investiert ihr in soziale Netzwerke? So nicht mehr viel. Also. Ja, aber du. Grundsätzlich, also ich lese ein soziales Netzwerk, unsoziale Netzwerke sind das eigentlich, aber ist egal. Es wird ja viel geflucht, geschimpft und gepöbelt, ne? Das ist für mich eher unsozial. Und was ich lese, ist Google Plus. Da habe ich meine Communities aus den Themenbereichen, die mich interessieren, und da geht mir soweit auch kein anderer auf den Sack, wie bei diesem Facebook, wo ich ja raus bin. Da war das immer so, wenn jemand was gepostet hat, dem ich nicht gefolgt bin, dann habe ich den auch nicht mitbekommen. Hat aber jemand darauf geantwortet, dem ich... Ach nee, das heißt da befreundet, ne? Ich kenne die gar nicht und bin befreundet. Ist egal. Und wenn einer meiner Freunde dann darauf was geantwortet hat, dann habe ich doch den Käsekeks mitbekommen. Und ja, dann diese sogenannten gesponserten Geschichten da drin. Und irgendwann hat es mich einfach abgenervt. Nur ist das leider so, dass jeder bei Facebook ist und du irgendwann nicht mehr drum rumkommst. Ich weigere mich aber vehement, da weiterzumachen. Ja, ich weigere mich auch. Okay. Na, weil. Aber du hast gesagt, du bist auf Google Plus, dort investierst du noch Zeit. Ja, einfach zum Lesen. Da habe ich meine Linux-Communities, meine Podcaster-Community und so. Da lese ich sehr viel. Wie sieht das mit Twitter und App.net aus? Twitter ist natürlich ein Kommunikationsmittel für mich. Das ist kein soziales Netzwerk. Also ich sehe das anders. Doch, ist es auch. Ja, gut. Ich hab, rein von der Definition her. Ich habe da eine andere Meinung zu. Das ist für mich sowas wie Nachrichtendienst. Nur dass der Nachrichten, dass die Nachrichten nicht von Leuten gemacht werden, die bei der DPA abschreiben, sondern einfach ja von Bloggern, Podcastern und sonstigen. Ja, ist ja schon fast technik-nerdig. Wie viel Zeit investierst du in Twitter? Ja, läuft halt so nebenbei und dann einmal am Tag Minimum also gucken da rein. Ja, ja. Okay. Wie sieht das bei den anderen aus? Wo seid ihr? Ich würde sagen, im Ganzen vielleicht so eine halbe Stunde. Könnte ich schon sagen, also den Tag über habe ich das Handy am Mann. Das ist Twitter, Facebook läuft immer irgendwie. Und wenn ich das alle so hochrechne, halbe Stunde schnell oben, denke ich. Dann schreibst du hier was, guckst was und. Also wenn jemand dir eine Meldung schickt oder etwas kommentiert von dir, dann bekommst du das als Nachricht und dann schaust du da sofort drauf. Ja, also wenn er bei mir auf dem Blog was schreibt, kriege ich natürlich eine E-Mail. Das ist sofort da, klar. Ja, Twitter und Facebook, app.net habe ich diese Push-Benachrichtigungen. Also eigentlich schon. Also ist recht schnell da, egal wo was ist. Also das heißt, du bist 24, also das ist wie 12 Stunden online eigentlich. Nehme ich nicht an, dass du das auch noch mit ins Bett nimmst. Aber eine halbe Stunde etwa Zeitaufwand, so. Naja, abends, nein, abends nicht, da ist es aus. Ja, ich denke, ich habe es nie gestoppt, aber wenn man so jeden Text, den man mal gerade schreibt oder auf irgendetwas antwortet oder wenn ich das alle zusammenrechne, eine halbe Stunde ist schnell weg. Ne, also das tut sich von selbst irgendwie so nebenher. Also bei mir ist es so, dass ich ja auf der Arbeit eh kein Handy dabei habe, weil darf ich nicht. Also aus Security-Gründen oder wieso? Ja, aus Sicherheitsgründen, so Spionage, die sein könnte und so. Aber so eine halbe Stunde denke ich auch so am Tag. Ja, ja, klar. Die horchen nur das andere aus. Nein, ich bin beim Verfassungsschutz, da wird nur alles andere geschrottet. Nein, jetzt mal im Ernst. Aus Sicherheitsgründen dürfen wir da keine Mobilfunkgeräte mit reinnehmen. Also ich denke mal eine halbe Stunde für Twitter und ADN, was ich so nutze. Also das machst du immer abends? Ja, so zwischendurch immer mal. Ich habe ja auch Push-Benachrichtigungen von meinen Clients, die ich da benutze. Also so eine Mittagspause oder was auch immer Pause, schaltest du dein Handy ein. Also dann hast du das Handy dabei. So. Ja, Mittagspause und halt dann abends, nachmittags oder so mal kurz rein. Aber früher habe ich halt ja immer meine kompletten Streams durchgelesen. Aber irgendwann ist ja dieser Reiz auch verloren und dann schaut man sich halt nur noch die wichtigen Dinge an oder denkt, was wichtig sein könnte. Ja, und das ändert sich ja auch von Zeit zu Zeit, ne? Was einem denn wichtig ist gerade. Ja, und vor allem bei sozialen Netzwerken, egal wie sie heißen, wichtig ist da relativ. Also das Gute an so Twitter ist natürlich, wenn ich jemanden jetzt entfolge, weil er mir in den letzten 20 Tweets schon wieder auf den Keks gegangen ist, dann steht bei ihm nicht, ja, hier Käsekeks ist jetzt, was weiß ich, Dickenschlumpf entfolgt oder sowas. Sondern das ist dann einfach mal so still nebenbei. Und das ist das, was ich gut finde. Bei Facebook, wenn man da jemanden rausschmeißt und dann steht da wieder gleich, ja, ist nicht will nicht mehr befreundet sein oder irgend so ein Keks und dann willst du nicht doch lieber. Und ja, ich finde auch. Ich finde, der kann ruhig merken, dass ich von ihm nichts mehr wissen will, oder? Mhm. Was ich unheimlich schön finde, ist der Mutfilter, wo man halt auch gewisse Fernsehsendungen oder sonstiges sich gewisse Hashtag einfach ausblenden kannst, ja, weil genau. Eben, ausblenden. Ja, also weil wie Schwiegertochter gesucht, interessiert mich nicht. Hast du schon eine? Naja, Schwiegermutter habe ich, ja. Ja, nee, ist klar, aber das macht das ja aus, weil das, wie ich sagte, das ist für mich sowas wie ein Nachrichtenportal und da filter ich mir bitte meine Bubble zurecht und lege ja, mir das wie so gesagt, zurecht. Auch, also wie gesagt, diese ganze Trash-TV, das ist bei mir gemutet, also will ich davon will ich nichts wissen. MC, wie ist das bei dir? Was nutzt du und was ist der zeitliche Aufwand circa? Ja, also die Frage ist gar nicht erstmal so, was nutze ich nicht. Erstmal bin ich überall angemeldet und das hat auch erstmal ganz andere Gründe und hat eigentlich gar nicht mehr so viel damit zu tun, dass ich da irgendwelche Sachen reinschmeißen möchte. Du willst deinen Namen blockieren? Also ich selbst nutzen, ja, so ein bisschen als Werbeplattform, aber lesen tue ich da jetzt nicht wirklich drin, also... Und Facebook ist jetzt Kann man das sagen? Also im Wesentlichen nutze ich es nur, weil ich da eben Beziehungen mit dem MIT habe oder Leute eben halt. Also ich bin damals reingegangen durch Wikia selber, einfach um da eine Werbeplattform unmittelbar auch zu zeigen, um Projekte dort darzustellen. Und um ich selber einfach nur mich da ein Stück weit informieren zu können. Und also auch die Nutzung als Nachrichtenportal. Ja, das kann man sicherlich so sehen, ja. Ja. Wobei da die Sinnigkeit irgendwie, wenn ich sowas nur als Werbeplattform nutze, wenn ich mich bei Facebook anmelde und sage, ich poste jetzt, was weiß ich, einmal die Woche, weil ich einen neuen Podcast geschissen habe, poste ich meinen Podcast da hoch. Da ist das ja immer noch die Frage, wenn ich in so einem sozialen Netzwerk nicht interagiere, dann werde ich auch nicht gesehen. Erst durch die viele Interagierung mit anderen Leuten werde ich überhaupt auch zur Kenntnis genommen. Und nur weil ich zweimal sage, ich habe jetzt hier eine Fan-Seite, heißt das ja noch nicht, dass ich Fans habe. Also der Begriff Fan an sich ist ja da schon sehr komisch. Ich will ja jetzt nur drauf eingehen, was bringt mir Facebook, wenn ich Facebook selber nur als Werbeplattform nutze. Dann muss ich mich auch anders verhalten. Das ist korrekt, ja, aber... Also wie gesagt, also ich poste halt hier ein paar Dinge rein und ich schaue halt danach, aber... A, habe ich da keine Fanseite. Ich selber finde das generell kompletten Bullshit und gibt auch eine Fanseite über mich und ich kann nichts gegen tun. Und an sich finde ich das ein bisschen bescheuert. Von Fanseiten halte ich jetzt sowieso nicht wirklich viel. Aber wie gesagt, für mich ist es eigentlich noch mit so ein bisschen ein Twitter-Ersatz und auch nur deshalb jetzt, weil da jetzt die gewissen Leute eben drin sind. Ja, das ist Twitter mit bunt und flash und langsamer. Super. Aber eine Facebook-Seite, die du über einen Podcast machst, ist im Prinzip auch eine Fanseite. Ja, die habe ich aber nicht. Ich bin Privatpodcaster eben für Firmen, ne? Ja, ich meine jetzt generell, es gibt ja sehr viele Podcasts, haben ihre Podcast-Seite, oder? Und dort macht das ja auch Sinn, weil aus dem Grund heraus, dort findet dann eben die Diskussion eben statt. Oder das Podcaster-Barbecue-Seite war ja eigentlich auch eine Fanseite. Einfach um die Kommunikation zu diesem Thema dort zu kanalisieren. Das ist immer noch so ein Ding, dass ich habe mal gefragt, hier kann mir jemand eine Liste schicken, welche Podcaster da waren, weil ich die gerne verpodcasten wollte, so wer so da war. Ist ja da. Und da hieß es immer nur, ja, steht auf Facebook. Nee, Leute, ich melde mich nicht bei Facebook. Das machst du auch ganz einfach. Du gehst auf reidinger.de, dort ist die publiziert. Ich hatte das Gefühl, die ist nicht komplett gewesen. Was? Die ist komplett. Jetzt ist sie komplett. Okay. Doch, die ist jetzt komplett, glaube ich. Ja. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, denke ich mal, leben und leben lassen. Ja, also müsst ihr halt selber wissen, ob ihr das Ganze nutzen wollt oder eben halt eben nicht. Für mich stellt sich im Wesentlichen einfach nur der Sachverhalt erstmal so dar, dass ich Facebook, wie gesagt, jetzt hier habe. Google Plus vertraue ich nur so weit, wie ich schmeißen kann. Also es gibt für mich keinen technischen Grund, weswegen ich A, die Telefonnummer abfragen muss. Da gibt es keinen Grund dafür. Das kann man technisch komplett anders lösen. Auch andere Sachen machen hier überhaupt gar keinen Sinn. Ich muss nicht einen Dienst bei Google nutzen, wo ich dann hinterher irgendwie zwangsverheiratet werde mit Google Plus, wo Daten erzeugt werden, die ich gar nicht haben will. Das heißt, die sind schon da, bevor ich es überhaupt angeklickt habe. Also das wird hier einfach im Hintergrund gemacht und es ist auch vorhanden. Das sehe ich nicht für benutzerfreundlich an. Und ob Google Plus gut oder schlecht ist, interessiert mich hierbei überhaupt nicht. Für mich finde ich das nicht in Ordnung und über app.net. Also da wird es noch einige Sachen geben, da werde ich aber hier drauf. Darf ich fragen, wieso? Grundsätzlich nein. Schweifen wir doch aus. Ich glaube, um das abzukürzen, wer eine relativ gute Meinung haben möchte zu ADN, der hört sich einfach den Podcast Podhorst an und dort die Folge 28, glaube ich, war das. Da hat der junge Berliner mal ein bisschen über ADN erzählt und ja, das ist etwas, was, wo ich sage, ja, da gehe ich konform. Ist eine sehr, da ist auch nichts mehr hinzuzufügen. Ja, gut, so kann man es sehen. Aber ich denke, wir haben letztes Mal schon eine totale Social Media, Social Network Folge gemacht. Wie wäre es, wenn wir jetzt zum nächsten Thema kommen? Gut. Also, es gab auch noch Feedbacks. Wir haben ja extra gefragt nach Feedbacks zum Thema WordPress. Und da hat der Urlaubspodcast bemerkt, bitte WordPress beibehalten, ich bin noch Anfänger, Ausrufezeichen. Und Jan fand, die WordPress-Folge fand ich okay, aber es ist eher was für ein Videotutorial. Da ist natürlich das Problem, dass du im Text auch, also im rein sprachlichen, nicht so wirklich das wiedergeben kannst, was du könntest mit einem Video machen. Das ist aber richtig, aber das Problem ist... Das ist eine Übungssache, denke ich, ne? Ja, aber ich würde trotzdem kein Videotutorial machen. Aus dem Grund heraus, Fakt ist doch einfach, dass WordPress Gott sei Dank öfters geupdatet wird. Und das hat einfach bei einem Videotutorial immer, ist es relativ aufwendig, das zu updaten. Weil da musst du jedes Mal entweder das Ganze neu machen oder musst das in Kapitel unterteilen, etc. pp. Und das ist aufwendig. Und darum haben wir uns ja entschieden, wir machen eine ausführliche Textvariante, die können wir nämlich jederzeit nachbessern. Also wenn sich da etwas ändert, neue Version, neues Bild rein und, das ist relativ schnell gemacht. Und dazu einfach mal ein Podcast, der einfach auf diesem Stand bleibt. Und vielleicht machen wir jetzt rein über die Installation rede ich jetzt vielleicht in einem Jahr oder sonst irgendwas, wenn sich WordPress so weit verändert hat, halt wieder mal eine. Ein Videotutorial ist einfach ein Aufwand. Also wer irgendwer Lust hat, das permanent nachzupflegen, sehr gerne. Es ist doch grundsätzlich auch was ganz anderes. Ich meine, wir machen hier einen Podcast und in einem Podcast redet man halt und macht jetzt, also wir machen einen Audio-Podcast so. Also wir können uns jetzt auch unterwegs auf dem Weg zur Schule, zur Arbeit, zu was weiß ich wohin, könnt ihr euch dann diese Sachen anhören und vielleicht bestimmte Stellen, die für euch wichtig sind, merken. Und nochmal nachhören und, also Video, ja, das, da muss man halt vor dem Computer sitzen, da muss ich, ne? Richtig, es sind Zusatzinformationen zu dem Text und wer jetzt das wirklich durchinstallieren will, also nicht einfach die Zusatzinformationen, die wir gemacht haben im Audio-Podcast, weil wir darüber diskutiert haben, sondern das wirklich 1:1 mitarbeiten will, der kann die Textversion nehmen. Und wer das total im Griff hat und das jetzt wirklich gelernt hat und weiß jetzt genau nach unserer Anleitung, wie man das macht, der soll doch schnell mal selbst einen Videopodcast machen, uns den Link schicken und dann binden wir den auch noch ein. Was auch gar nicht so schwer ist, weil es gibt genügend Programme für sogenannte Screencasts, die man eben nutzen kann. Ja, aber der muss permanent gepflegt werden. Und wenn du siehst, du kannst ja auf YouTube schnell WordPress-Installation eingeben, da findest du 100 dieser Videotutorials und ich habe 60 etwa durchgeschaut, weil ich wollte das eigentlich auch mitverlinken und keiner war aktuell. Und das ist genau das Problem. Ja. Und gerade für Installationsgeschichten, wo ein Anfänger anfängt, das zum ersten Mal installieren, wenn da nur eine Maske anders, ein wenig anders aussieht, dann ist er sofort verwirrt. Ja, vor allen Dingen, weil du das gerade auch so gesagt hast. Also, es kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, also wie kann sich der Screencaster so direkt in den Nutzer einfühlen, ja, und je nachdem, wie gut er das kann, umso besser wird wahrscheinlich dann auch das Video, weil wenn ich mir jetzt halt mal so ein bisschen überlege, ich würde mich jetzt wieder hinsetzen und nochmal so ein Video machen, ja, also dann sitze ich ja dann auch so ein bisschen da und mache, ja, hier, und dann machst du klick, klick, klick, klick, klick, klick, ja, und alle sehen aus und, ja, und wissen gar nicht, wo ist denn hier was? Also man muss sich da schon ein bisschen Zeit nehmen auch für. Und ich glaube gar nicht so sehr, dass man jetzt der übelste Techer sein muss, um den Leuten das zu erklären. Aber ist halt schon ein bisschen schwierig. Ne? Aber eben, das, was Urlaubs Podcast gesagt hat, er ist jetzt der Dritte, der auch findet, WordPress weitermachen. Und ich denke mir, wir sind uns einig, wir machen weiter, ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich würde mich auch freuen. Gut. Also Inhalt kommen wir dann noch später drauf, wann, wie, wo. Vielleicht noch eine spannende Feedback gab es zur Qualität unseres Podcasts. Michael fand, dass die Umsetzung der Idee einer virtuellen Podcast-WG findet er sehr gelungen. Mal was anderes, eure Pod-WG. Wieso virtuell? Ja, eben, ne? Also, Das habe ich mich auch gefragt. Also wir sitzen hier auf diesen unbequemen Stühlen hier, draußen ein Riesenkrach und so weiter. Also wenn das virtuell wäre, wäre hier aufgeräumt und mir tut die Mauke bequem. Immer noch weh, das ist doch nicht virtuell. Was anderes... Aber ist schön, er findet es gut und das ist mal Will doch jemand was trinken? Ein sehr guter Einwand, ja. Ja, gerne. Da hol ich gerade nochmal. Wenn du sowieso gehst. Ich habe im Übrigen Kaffee schon fertig. Zu spät für Kaffee. Ja. Machst du die Tür? Da, ja. Okay, Michael bemerkte auch noch, großes Lob für das Podcasting. Die letzten beiden Episoden sind sehr wertvoll für mich. Auphonic, also sprich Auphonic, war sehr hilfreich für ihn. Einzig, was total irritiert, ist das Outro. Mein Sennheiser bläst mir fast das Hirn weg bei diesem 3D-Effekt. Und dann ist abrupt Schluss. Ich hab's nicht kapiert. Ich habe das auf 4 verschiedenen Anlagen und Kopfhörern etc. angehört. Mir blast da überhaupt nichts weg. Abruptes Ende, ja. Aber ich denke, MC hat sich da genauer damit befasst, mit diesem Input, oder? Ja, wir haben natürlich für das Podcast-Ding ein Intro und ein Outro. Ja, wir haben sogar noch einen Mittelteil. Davon weiß ja noch gar keiner was, ja. Langweilig war es uns noch nie. Es gibt da, also meine Frage wäre jetzt eher, wäre es jetzt eine Sache von einer Episode direkt gewesen, zum Beispiel die Auphonic-Episode, weil da ging es ja halt um Musik und nö, und am Ende war noch ein bisschen Hall und etc. Und das ist alles gar nicht, sag ich mal, so einfach, wenn die Qualität unserer Sprache jetzt so ein bisschen abwandert, das dann noch mit Musik zu füllen und da muss man die Qualitäten dann unterschiedlich setzen, lalalala. Also schon mal so ein bisschen das erste größere Problem, was da vielleicht so auf einen zukommen kann. Also wäre mal die Frage, war das jetzt direkt so eine Episode oder geht es wirklich um das Outro? Also beim Outro habe ich auch selbst schon festgestellt, da müsste auch unbedingt was anderes her. Einfach weil da mir einiges nicht so gefällt. Ja, aber der Effekt beim Intro ist ja viel stärker, oder nicht? Also wenn er jetzt das Ganze gesagt hätte beim Intro, würde ich ihn verstehen. Aber beim Outro finde ich ihn jetzt, ist das relativ zart. Na, die Frage ist, ob jetzt das... Nicht? Naja, also die Frage ist jetzt, ob es um den Effekt geht, weil der Effekt, der im Intro ist, der ist ja im Wesentlichen jetzt erstmal ein Wah-Wah, kann man mal so sagen, also left to right. To left. So, das Ende, also das Outro, da ist die Stimme natürlich sehr, sehr kurz. Erstmal das eine. Man kann das also nicht so ganz nachvollziehen, wenn da drauf jetzt noch ein Vocoder geknallt wird. Weil dann wird es natürlich dementsprechend unverständlich, ob das jetzt da das Problem ist. Also, dass man es nicht verstehen kann, okay, aber dass einem da jetzt gleich die Lauschlappen wegfliegen, das konnte ich jetzt so nicht nachvollziehen. Also meines Erachtens kann es da eher auf ganz andere Bereiche zurückzuführen sein. Da sollte man vielleicht mal gucken nach den Grafik-Equalizer, also zum Verständnis, mal mit der Musik. Die Musik braucht am Ende noch eine Mastering. Mastering ist das erstmal so das grobe Wort, sage ich mal, dazu. Das ist natürlich jetzt auch nicht direkt alles. Also das sagt jetzt nicht alles aus, ja, sondern dieses Mastering. Das kommt ja auch immer darauf an, womit du sie antreibst, ne? Also. Ja, also es ermöglicht erstmal, sagen wir es mal so, hinterher mögliche Dinge auch unterschiedlich damit anzutreiben. Also es ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt irgendwie die Techno-Mucke mache oder ob ich jetzt am Ende eben Leute quatschen lasse. Ja, und das Mastering ermöglicht es eben im Wesentlichen auf eine bestimmte Musikart oder ein bestimmtes Genre eben dementsprechend das abzugleichen und dementsprechend ist natürlich Techno-Mucke jetzt eben komplett anders als eben Klassikmusik. Und wenn du eben Podcast hören möchtest, dann macht es ziemlich viel Sinn, wenn du diesen Graphic Equalizer eben anders einstellst. Mach mal Platz, die Getränke kommen. So, ja, sollte jetzt lang. Ja, danke. Reicht, ne? Sag deiner Truppe mal, die soll die Mucke ein bisschen leiser machen. Man versteht sein eigenes Wort nicht. Ja, aber manchmal kann das hilfreich sein, wenn man sein eigenes Wort nicht versteht. Okay. Ich glaube, der Bob und ich werden noch mal ein bisschen Trockenbau machen und die Wände noch mal isolieren hier. Das wäre eine Idee, ja. Oh. Okay, alle guten Dinge sind drei. Also, du kannst in deinen Graphic Equalizer nochmal schauen, ob du da was einstellen kannst. Techno ist jetzt nicht unbedingt der Dolle, sag ich mal dazu. Da könntest du zum Beispiel Jazz oder Classic nehmen, obwohl, aber am besten ist natürlich Voice oder Vocal, wobei Vocal sich eher an andere Dinge noch mitrichtet, aber das macht sehr viel Sinn. Außerdem kann man zum Beispiel den Volumenregler auch ein bisschen leiser drehen. Da gibt es ja einige Leute, die glauben, dass mit dem Volumenregler nur die Lautheit hochgestellt wird. Das stimmt natürlich nicht, weil das Ding heißt Volumen und deshalb dreht man natürlich die Bandbreite hoch, also als das, was da ist, ja. Weswegen die Gitarristen auch gerne nur den Volumenregler kennen. Der muss nämlich immer auf mindestens 100% stehen, ja, damit auch ja keiner mitbekommt, dass sie eigentlich von Spielen nicht wirklich viel Ahnung haben, weil jeden zweiten Satz spielen sie falsch und noch viele Effekte rein. Aber also nee, melde dich doch einfach nochmal, wo das Problem liegt, und wir werden auf jeden Fall auch nochmal schauen müssen, weil ja, gefällt mir auch nicht, dass wir da nochmal die Qualität bisschen ändern, oder besser gesagt auch das Outro. Das Intro gefällt mir eigentlich, außer dass es rauscht. Aber da werden wir auf jeden Fall nochmal was ändern müssen. Zur Qualität fand Andreas noch: Begeisterung scheint jedoch auch nicht groß zu sein zur blubbernden Kaffeemaschine. Ihn erschöpft die wohnliche Soundkulisse. Für ihn wirkt das irreal, wenn im Hintergrund Kaffeemaschinen blubbern und Trink- und Bissgeräusche zu hören sind. Ja, was sollen wir denn machen? Ab sofort hier Regel, wir dürfen nicht mehr essen und trinken, und unterhalten fällt dann im zweiten Anlauf fällt auch das Unterhalten dann weg, oder? Also jeder, jeder podcastet jetzt aus der Schallbox. Aus dem Schrank. Das steht in einem Buch. Im Kleiderschrank podcasten. Habe ich gelesen. Ich hab's. Okay. Das ist. Also wir schreien allen in unseren Schränken in den einzelnen Zimmern der Pott-WG, und im Wohnzimmer ist dann das Mikrofon. Dann nehmen wir denn, um uns denn zu unterhalten, nehmen wir so eine CB-Funkgeräte. Die stellen wir alle auf einen Kanal. Hier, Dr. Crazy Roger, Roger Piep. Ruf. Ja, und dann stellen wir ein großes ins Wohnzimmer, was dann einfach mal alle mitschneidet. Rufe Teddybär 224 oder wie das war. Ja, genau, hier. Dagobert 93 war im Übrigen mein Skip. Ja gut, die Altbacken-Geschichte lassen wir dann doch mal sein. Also ich glaube auch ein bisschen, das ist hier so ein bisschen unser Konzept, was wir haben. Und ja, also gibt's auch ganz andere, die jeden bei... Hier darf man noch rauchen während des Podcasts und noch trinken. Und uns gefällt's. Uns gefällt's, und darum möchten wir das weiter so führen. Sorry, Andreas. Genau. Wir sind hier in einer WG, da passieren solche Sachen. Pech. Wir kommen ja noch bei einem zweiten Kommentar ja nochmal auf dieses Thema. Also, dann hat jemand auf mich Bezug genommen, Jan fand, dass ich wieder mal in Hochform war. Ich nehme an, dass er das sarkastisch meint. Ja, ich quatsche zu viel. Jan, komm doch einfach auch in den Podcast, dann kommst du auch nicht zu Wort, genau. Nee, dann ist jemand, der mir hier permanent reinquatscht auch, und dann komme ich nicht mehr zu Wort und dann falle ich nicht mehr so auf und so weiter. Ihr redet einfach zu wenig. Das irgendwie ist das komisch. Ich dachte immer, die Schweizer sind so ruhig, so langsam, reden nicht so viel. Irgendwie. Du merkst, das ist ein totales Vorurteil. Nein. Wir reden nur langsam, wenn wir mit Deutschen reden, dass die das überhaupt nachvollziehen können. Unter uns geht das ganz schnell. Du musst erst mal nachweisen, dass du wirklich Schweizer bist. Vielleicht. Willst du meinen Pass sehen? Vielleicht bist du ja Italiener oder so. Das kannst du doch ganz leicht. Ich bin sicher Schweizer. Also ich kann perfekt Schweizerdeutsch. Da kannst du mir also ganz sicher trauen. Ich wollte gerade sagen, das kannst du ganz leicht abprüfen. Du forderst einfach mal eine CD bei ihnen an. So, und dann wirst du einen Preis sehen und dann weißt du, es ist ein Schweizer. Check. Genau, sag ich doch. Und du fragst einfach nach meinem Einkommen und wenn ich dann schweige, so bringst du mich ganz einfach zum Schweigen als Schweizer. Was anderes, kennst du Uli Hoeneß? Also, ja. Ja, also kennen. Ich weiß, wer das ist. Hast du eine CD von ihm oder? Nee. Nee. Ach so, du wolltest das jetzt mal aufdecken hier. Da lässt sich sicher etwas machen. Also ist immer eine Frage des Preises. Schweizer sind gute Geschäftsleute. Und sind auch bestechlich. Jetzt muss ich vorsichtig sein, sonst bekomme ich Schwierigkeiten. Ja, zu spät. So, wenn man sich so die Schweizer Politik so ein bisschen... Ja, egal. Komm, ja, lassen wir das Thema, es wird das gefährlich. Das ist bei uns nicht besser, genau. Jetzt, wir wurden... Zurück zum Thema. Von der Hörsuppe wahrgenommen. Nein. Was ja gewaltig ist, weil sonst hat er uns immer ignoriert. Christian hat uns noch nie ignoriert, der hat es nur noch nicht geschafft, über uns zu reden, glaube ich. Ja, jetzt hat es aber gemacht. Ja, habe ich gehört. Ja. Im Übrigen, hallo Christian. Ja, der hört ja nicht zu. Es ist eine hohe Ehre, dass du uns zuhörst, auch wenn es dir nicht gefällt. Aber ich finde es gut, dass dir aufgefallen ist, dass du nicht unbedingt das Zielpublikum bist. Du sitzt nämlich auf der falschen Seite des Mikrofons. Ja. Herkommen heißt die Devise. Weil eigentlich müsstest du hier in die Wege kommen, um mit uns über WordPress zu sprechen, weil du hast, also Christian von der Hörsuppe meine ich jetzt, du hast sehr viel Ahnung in Sachen WordPress und das wäre eine optimale Unterstützung und das wäre doch was, dass er einfach hier vorbeikommt. Mensch, Christian, muss uns nicht. Ja, also ich bin dafür. Christian, so als Namensbruder, nimm's uns nicht übel, ne? Also auf der falschen Seite des Mikrofons, mach ruhig deinen Podcast weiter. Das war so nicht gemeint. Verdamme. Ja, aber das hat er ja auf Magazin bezogen. Also wegen uns hört hier keiner auf. Ach so. Ja. Er wollte ja nicht wegen der das Podcasting aufhören, sondern wegen Magazin. Aber da sagen die Magazinleute etwas dazu. Jetzt muss ich mir noch gleich downloaden hier. Aber er fand auch, dass diese Information, die wir rüberbringen, dass das trockener sein soll. Tja, ich weiß nicht. Also ich fand früher den Unterricht auch interessanter, wenn der Lehrer uns aktiv zum Mitmachen wenn er was Interessantes vorgeschmissen hat, wo wir dann vielleicht auch mit dem Lehrer noch Späßchen machen konnten oder mal was anderes als nur trockenen Unterricht hatten. Meintest du die Schlüssel, die er vorgeschmissen hat, oder? Ja, oder das Lineal mal was um die Ohren. Nein, sowas meine ich natürlich nicht, sondern mir fällt gerade kein praktisches Beispiel ein, weil ich bin schon zu lange aus der Schule raus. Aber ja, die zwei Wochen. Interaktiver Unterricht hätte ich. Zwei Wochen, ja. Also interaktiven Unterricht, wo man wirklich mit dem Lehrer zusammen lachen kann und wo man noch eine Story drumherum kriegt, ist leichter, auch prägt sich schneller ein im Gehirn, als einfach trocken da vorne sitzt jemand, der erklärt was, der kritzelt eine Tafel voll und wenn du nicht mitkommst, ist das dein Problem. Da gehe ich mit dir absolut einig. Und der absolut trockenste Geschichte, die man sich ja vorstellen kann, ist ja der Tagesschausprecher, oder? Der bringt reine Facts. Tadam, tadam, tadam, tadam. Jetzt habe ich mir einfach überlegt, ja gut, also die Hörsuppe könnte ja auch wie ein Tagesschausprecher einfach so die Wochen Übersicht über die Live-Podcasts runterhören. Das würde ja kein Mensch hören. Wir lieben ja alle die Hörsuppe und hören alle die Hörsuppe, weil Christian ja eben diese spannenden Kommentare dazwischen bringt. Weil er im Prinzip abschweigt. Macht er ja genau das, was wir auch machen. Nur, dass wir viel mehr Blabla drum machen. Und wir trinken mehr und wir essen mehr und wir trinken. Ja, ach so, trinken hatten wir schon. Ja. Wir rauchen mehr. Und wir können die Nachbarin von nebenan betrachten. Also wir haben doch einfach von Christian gelernt. Klar, alle haben wir von ihm gelernt. Okay, dann war noch ein offener Punkt. Martin von Gadget Plaza, vom Magazin, was auch immer. Ich wollte gerade sagen, wolltest du jetzt aufzählen? Soll ich noch mal einen Kaffee aufsetzen? Dann habe ich nur zwei und so weiter gesagt. Also bleiben wir bei Poughkeepsie. Poughkeepsie fand noch, also Antwort auf Thorstens Frage, oder das haben wir ja noch durchdiskutiert oder als offene Frage beim Podcast gehabt, ob wir auf Phonik es möglich ist, direkt ein YouTube-Video zu machen, also so, dass man die Kapitelbilder auch sehen kann. Mhm. Ich dachte, ja, das geht. Und jetzt Poughkeepsie sagt, nee, er müsse dauernd über, wie heißt das Ding, iMovie gehen. Genau, weil das ist noch keine Automation. Das habe ich auch. Also, weil ich poste meine Podcasts auch cross nach YouTube rüber. Und da ist noch keine Automation. Das haut wohl so noch nicht hin. Also du nimmst das Audio-File, wirfst das in Auphonic rein? Genau, also ich habe Auphonic gesagt, hier, pass auf, wenn fertig zusammen gemischt, hätte ich fast gesagt, wenn es dann kodiert wurde, dann mach auch bitte Upload nach YouTube. Ja, aber wie bekommst du jetzt so, dass es nachher so quasi einen Film gibt, also mit diesen Kapitelbildern? Das war ja Thorsten seine Frage. Also dass, wenn du den Video so quasi abspielst nachher, dass die Kapitelbilder immer da sind. Genau, das haut auch so nicht hin, wenn Auphonic das macht. Da muss man sich am besten das Video nehmen, das Auphonic gemacht hat, also nicht das automatische Hochladen. Ja. Spielt das in sein Videobearbeitungstool ein und zieht dann einfach ein paar Bilder da rein. Also die Bilder machst du von Hand rein? Genau, die konstruiere ich mir im entsprechenden Videoformat. Das heißt, was weiß ich, 1080 mal 720 Bildpunkte und dann konstruiere ich die Bilder da drauf, schreibe noch ein, zwei Sachen und dann ziehe ich die Bilder in meinen Videostream rein und mache sie so lang, wie das einzelne Kapitel ist. Ja, und dann kann ich das als MP4, was weiß ich, dann wieder nach YouTube hochladen. Das ist natürlich Geeier, das ist sicherlich auch irgendwo noch was Geplantes, was die Jungs von Auphonic noch machen könnten, aber ich denke, deren Agenda, also was sie jetzt demnächst vorhaben, ist noch so lang, dass das hinten überfällt. Man kann das natürlich auch auf so komischen hellen, weißen und Alu-Computern machen. Da gibt es dann so ein Videobearbeitungsprogramm, dessen Namen ich jetzt schon wieder innerhalb von 3 Minuten vergessen habe. Ja, iMovie. Also. Und da ist der Workflow natürlich leicht anders, aber hey. Gut. Das waren alle Feedbacks der letzten Zeit. Ja, wobei ich viele davon schon nicht gesehen habe, weil, wie gesagt, in diesen Social Networks wie... Im Moment, da waren 2 von denen, die ich jetzt gemacht habe. Der Rest waren alles auf dem Blog. Ich dachte, ich mecker noch mal darüber. Dass du das jetzt nicht im Blog gesehen hast, das würde bedeuten, dass du nicht bei uns auf dem Blog bist, was eine Katastrophe wäre. Also großer. Natürlich habe ich die 4 Kommentare der letzten Sendung auch gelesen. Es waren 6. Ich brauche also einfach MC nicht lesen, weil, ne? MC, was hast du gemacht, dass er dich nicht liest? TLDR. Eine Frechheit. MC schreibt zu ausführlich. TLDR. Ende. Too long. Also ich frage dich jetzt gar nicht, ob du meine Shownotes liest. Also ich frage gar nichts und bin ich wieder für eine Woche frustriert. Okay? Also keine Antwort dazu. Rico, was sind Shownotes? Das ist das komische Ding, wo unter dem Player auf dem Blog zu finden ist. Das große Geschripsel und so weiter. Ach so. Das Shownotes ist alles das, was nicht Logo ist. Also TLDR. Ah. Also nicht diese hüpfen. Also du machst die nächsten, oder? Ich bin ja. Motzen, aber keine Arbeit abnehmen, oder? Ich bin Analphabet. Motzen kann ich auch. Ja, bin ich auch. Wer kümmert das? Der Computer schreibt, nicht ich. Ach so, hier. Genau, geht ja mit Google jetzt. Dem kannst du ja ganze Geschichten. Genau. Ja, wir wollten heute ein bisschen drüber diskutieren, was für Themen das wir so in nächster Zeit bringen. Und ob ihr das... Und vor allem, ob ihr Themenvorschläge habt. Also am besten gehen wir wahrscheinlich mal uns durch unsere Themenliste und erklären kurz, was es ist, und dass die Hörer nachher hören, was wir uns schon überlegt haben und sagen können, hey, finde ich gut oder finde ich scheiße oder was auch immer. Und gleichzeitig dann Ergänzungen bringen können, was da alles in der Liste noch fehlt. Genau, also vorab, damit ihr auch so ein bisschen wisst, was da überhaupt als nächstes so auf euch zukommen soll, damit ihr mal so ein bisschen die Themengebiete wisst, haben wir uns gedacht, wir nehmen heute mal eine Sendung auf, wo wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen, einfach um die Kommentare noch ein bisschen auszuschmücken oder aber auch um euch mal die Themengebiete nochmal zu erklären. Also was wollen wir als nächstes machen? Einfach weil es schon des Öfteren so war, dass Leute gesagt haben, ja, hätten wir das vorher gewusst, wären wir vorbeigekommen und hätten die Sache richtig in die Hand genommen. Und damit ihr jetzt auch die Sache richtig in die Hand nehmen könnt, sagen wir euch jetzt die Themen schon im Vorhinein. Und darum wollen wir jetzt eine Liste machen und diese Liste auch publizieren, also dass ihr sehen könnt, wann welches Thema das ist und dann genau wisst, wann ihr zu uns in die Pott-WG kommt, uns besuchen, eine Flasche Bier mitbringt und mitdiskutiert. Genau. Ein Pfund Kaffee tut's auch. Ja, man kann ja auch schon sagen, was in der nächsten Folge läuft und dann könnt ihr dazu schon irgendwas schreiben, was euch dazu interessiert und so weiter. Klar. Sehr gut. Ja. Also gehen wir die Liste mal durch, die wir haben. Können wir, ja. Also die meisten Votes, wir voten ja hier, ist Bewertungskriterien. Das habe ich mal reingebracht mit der Idee dahinter. Weil das kam noch, als wir mal im Magazin-Podcast über European Podcast Award gesprochen haben, habe ich mir mal den Aufwand gemacht und habe mir da mal nachgeschaut, nach was für Kriterien könnte man einen Podcast eigentlich bewerten. Jetzt nicht, oh, böse, böse Podcast oder sonst irgendwas, es geht gar nicht darum, sondern ich fand, ich war ja auch Jurymitglied beim European Podcast Award und fand an und für sich so eine Art Checkliste, stelle ich mir da vor, was muss heutzutage ein Podcast haben und was nicht. Und das finde ich ein interessantes Diskussionsthema, weil die Kriterien, und die haben wir von European Podcast Award, die finde ich eigentlich grundsätzlich nicht schlecht. Das Problem dahinter ist, es passt nicht auf jeden Podcast. Also auf jeden Typ von Podcast. Weil zum Beispiel ein Audioblog, die eine Einzelperson macht, und ein Business Podcast, das sind zwei total verschiedene Dinge. Und jetzt da eine Art Liste zu machen, die eben so eine Bewertung macht, das würde ich als spannendes Thema finden. Meine Meinung. Ja. Ja. Also, ich denke auch, das ist ein sehr spannendes Thema. Zum einen, um mal herauszufinden, wie sehen denn das die Hörer? Muss man denn, also es gibt ja mittlerweile relativ viele Dienste auch. Und Podcasting heutzutage ist ja auch von diesen Diensten mittlerweile auch gut abhängig, sage ich mal. Aber müssen wir denn eigentlich zu jedem Podcast dann auch ein Streaming machen oder reicht das eigentlich auch, wenn wir das ganz normal, also ohne irgendwie viel Bamborium machen? Wie viel von diesen Diensten brauchen wir denn eigentlich, um einen Podcast zu machen? Also ist auch ein Podcast, was gut ankommen kann, wenn es jetzt bestimmte Dienste nicht nutzt, also kein Livestreaming macht zum Beispiel, oder wenn es jetzt nicht so auf vorne geht, weil es etwas andere Qualität hat, brauchen wir dann eigentlich Shownotes und so weiter und so fort. Und wie sehen denn die Hörer das eigentlich? Also ist ein Podcast auch dann noch gut, wenn es all diese Sachen nicht nutzt? Ja, also so rein von der Empfindungsart und wie die Leute auf Podcasts überhaupt stoßen und wie sie sie selber bewerten würden. Gut, gehen wir zum nächsten. Das kommt sowieso von MC, da kannst du gleich weitermachen. Anleitung für Mumble und Teamspeak. Ja, also ich habe das Thema einfach mal mit reingeschmissen, einfach weil ich schon selber festgestellt habe, es wäre ganz günstig, wenn man mal so eine kleinere Informationsquelle einfach hat. Ich hätte heute also selber auch nochmal gepodcastet, habe ich ein bisschen verschoben und habe dann zum Beispiel meinen Interviewpartner, zum Beispiel Mumble, vorgeschlagen und auch hier und da ein paar Infos dazugegeben. Aber es ist einfach immer so, auch die Anleitung, wie mache ich denn das jetzt wirklich, wie stelle ich das denn ein? Und da gibt's eben Mumble und Teamspeak im Wesentlichen. Und bei Teamspeak ist alles ein bisschen leichter, aber da gibt's wieder ein paar andere Sachen, die einen da schon gut nerven. Und wie muss ich das denn jetzt so austarieren? Was sind jetzt so die Bitraten, dieser ganze Quatsch da, was da so einzustellen ist? Und da sind sehr, sehr viel und sehr, sehr schnell die Leute ein bisschen überfordert. Und wissen auch gar nicht so recht, ja, was soll ich denn da jetzt hier machen? Und Hauptsache, da kommt irgendwie so ein Ton raus. Und ja, dass Skype da jetzt nicht immer so gute Qualität macht, das wissen wir, denke ich, alle, weil macht halt Haufen Zeug im Hintergrund, also einen Haufen Fu. Und einfach, um da nochmal so ein bisschen auch drauf einzugehen, wenn wir jetzt sowieso mit WordPress so ein bisschen eine Anleitung gemacht haben, denke ich, wäre es auch ganz gut, einfach auch um vielleicht den Interviewpartner zu sagen, Mensch, richte das doch mal schnell ein, hier ist eine Anleitung und alles andere machen wir dann sowieso im Vorgespräch nochmal richtig gut durch. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du das speziell für Podcaster machen, also das heißt, weil Mumble und Teamspeak ist ja eher für die Gamer ausgerichtet und von dem her sind die Einstellungen, die Standardeinstellungen nicht ganz optimal für die Podcaster, also du möchtest das jetzt spezifisch auf die Podcaster zuschneiden. Das würde ich auf jeden Fall gerne machen, ja. Okay. Ja, finde ich auch. Das kann allen helfen, ja. Gut, der nächste Punkt kommt von Jörg, der Podcast-Knigge. Ja, ja, genau. Ja, mich würde mal interessieren, inwiefern das Benehmen an sich in einem Podcast vom Podcast selbst abhängig ist. Also mache ich jetzt einen Tech-Podcast, dann wird natürlich nicht gerülpst und gefurzt. Das, Das machen was andere. Was wollt ihr jetzt mit dem Rauchen? Unser eins macht einen relativ braven Podcast und kriegt schon negative Bemerkungen, wenn man ein bisschen den Kaffee schlürft. Wo ist da wie die Grenze oder für jeden von euch? Das würde mich mal interessieren und das hatte ich halt als Thema genommen. Ja. Finde ich ein lustiges Thema, das wird dann heiße Diskussion. Also ich wollte gerade sagen, das dürfte recht heftig da werden. Da hat, glaube ich, jeder seine eigene Sicht. Objektiv macht es dir Spaß, so deinen Podcast zu machen. Subjektiv ist das ja für jeden Einzelnen dann auch, wo seine Grenze liegt. Also ich denke, das dürfte auch in den Kommentaren sehr interessant werden. Mhm. Bezüglich dieser Sendung dann, ja, doch. Ich denke mir, dass jetzt gerade das Thema Sprache zum Beispiel, also welche Wörter darf man benutzen, welche nicht. Und da denke ich mir, da gibt es heftige Diskussionen dazu. Explicit oder nicht. Das Wort Scheiße oder Hitler oder sonst irgendwas genannt werden darf oder nicht. Also darf ich einmal Scheiße sagen? Ist das denn noch okay? Muss ich beim zweiten Mal Scheiße sagen? Muss ich denn explicit setzen? Oder darf ich auch noch verdammte Hacke hinterher schmeißen? Genau. Ja, ja. Also, schauen wir mal. Das könnte ein lustiger... Okay. Gehen wir zum nächsten Punkt über, würde ich sagen. Aber das könnte eine lustige Folge werden. Ja, das denke ich, ja, genau. Gut, und dann haben wir uns gesagt, dass wir eine ganze Serie über WordPress machen wollen. Das erste, das wir jetzt hier auf der Liste haben, das macht für mich aber nicht Sinn als erstes, nämlich ich denke, das nächste Thema zu WordPress müsste eigentlich Sicherheit sein. Richtig, ja. Also so die Grundsicherheitseinstellung, was sind so die wichtigsten Dinge, die man bei einem neu installierten WordPress beachten sollte? Was habe ich zu tun nach der Installation, genau. Genau, genau. Also vielleicht kann man Punkteplan aufstellen, so was weiß ich, die 10 Dinge nach. Mal gucken. Ja, das müssen wir mal anschauen. Dann das nächste Thema ist, da schieben wir dann irgendetwas noch dazwischen, denke ich mir, weil zu viel WordPress hintereinander ist nicht so geschickt. Aber auf der Themenliste haben wir noch WordPress, Themes und Design, also das ganze Aussehen. Da kann ich dann auch gut was sagen zu dem selber gestalten. Also wer ein bisschen HTML und CSS kann, das können wir auch noch beplappern. Child-Themes, wie man das macht und was man da als Mutter nehmen soll und so weiter. Und denke ich mir, was für mich da auch reinkommt, ist gekaufte Themes, weil nicht jedes gekaufte Themes taugt was. Da habe ich schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht, aber auch sehr, sehr gute. Also ich denke mir, das ist ein sehr spannendes Thema. Und wenn ich sehr viel Blogs ansehe, gerade von den Podcastern, die einfach das 2012, also das Standardding nehmen, ein anderes Bild draufkleben und das Gefühl haben, das ist brauchbar. Jetzt von einem Designaspekt her bekomme ich das kalte Kotzen. Also ich finde das ein wichtiges Thema und für mich ist das ein emotionales Thema, da ich auf Grafik stehe. Ja, vor allen Dingen wollen sich ja auch so viele ein bisschen, sag ich mal, abgrenzen von der ganzen Sache, ja. Ja, sollen sie auch. Ja, und weil es sind halt Podcasts und kein Blog, ja, so. Und mittlerweile kriege ich auch echt irgendwie Komplexe, wenn ich mir das alles anschaue, ja. Auf der einen Seite heulen die alle rum und sagen, aber wenn ich mir die, da nutzen Leute Standard-Themes, ja, dieses weiße Ding und, nicht zum Einsetzen. Ja, eben. Also das ist ein Entwicklerdesign. Oh. Ja, also. Dann wollten wir eigentlich mal, das kam von Sven, über die Pod-WG reden, weil das ist so ein viel missverstandenes Ding. Aus dem Grund, viele haben das Gefühl, das gehört zur Pod-Union. Nee, also das gehört zum größeren Kreis der Pod-Union, ist aber nicht direkt, sondern es gehört ganz klar Sven. Und wir möchten da mal so beleuchten, was eigentlich hinter der Pod-WG eigentlich alles steckt, was die Idee dahinter ist, was es da für Möglichkeiten gibt und so weiter, weil das ist ein Riesenthema grundsätzlich. Dann haben wir wieder ein WordPress-Thema, nämlich auch ein sehr gefährliches, nämlich Plugins allgemein. Diese Plugins, das sind die Dinge, die man so gratis überall runterladen kann, das auch jeder macht und sich somit so ziemlich jedes WordPress zur Sau macht. Ja, du meintest jetzt Plugins für WordPress. Ja, allgemeine WordPress-Plugins. Ja, weil Plugins könnte ein bisschen missverstanden werden, weil es ja für alles... Nein, WordPress-Plugins allgemeine. Also allgemeine sage ich, weil wir natürlich auch noch spezifisch auf die Podcaster-Plugins eingehen wollen. Aber zuerst mal die allgemeinen, weil es gibt da einige Plugins, die standardmäßig drin sind, die man eigentlich gar nicht einsetzen darf. Und dann gibt es diverse Plugins, die wahnsinnig spannende Funktionen bringen, aber euer WordPress fast zum Stillstand bringen und. Und jeder, der schon ein bisschen länger auf WordPress ist, weiß, wie gefährlich das diese Plugins sind. Und trotzdem werden sie dauernd runtergeladen. Also ich finde das ein sehr spannendes Thema. Dann das nächste wäre noch WordPress Podcaster Plugin, also spezifisch auf diese Podcaster Plugins einzugehen. Das würde ich sehr spannend finden, dass wir eben einerseits natürlich den Podlove Publisher bringen, aber auch das PowerPress. Und das wäre natürlich vor allem spannend, wenn wir dort Gäste hätten, die das auch kennen. Einige von uns haben das Ding, zum Beispiel jetzt das Podlove Publisher Plugin installiert. Und vielleicht könnten wir ja von Podlove sogar irgendeinen Gast haben oder sonst irgendwas, der uns vielleicht auch noch ein bisschen Hintergrundinformationen gibt. Da wäre ja Erik sehr angebracht. Ja. Zum Beispiel. Wir schauen mal. Ja, mal sehen, ob wir da jemanden auftreiben können. Aber ich denke mir, das wird sicher sehr spannend und ich möchte dort eben vor allem im Vergleich auch eben so 2-3 verschiedene bringen. Einfach, dass man das auch ein bisschen sieht. Ja, was so die Unterschiede sind. Ja, vor allen Dingen gibt es ja auch einige Plugins und da sollten wir auf jeden Fall mal drauf aufmerksam machen, weil ja nicht jedes Podcast-Plugin oder Altbacken-System macht hier wirklich Sinn. Also ja, unbedingt. Ja, also wenn man im Moment in der Liste schaut, sind es über 40 von diesen Plugins und 99,9% sind absolut unbrauchbar. Und gewisse sind sogar verboten, aber es gibt 2-3, die brauchbar sind. Und die mal anzuschauen, wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Dann ein ganz gefährliches Thema, das wir eigentlich schon längst angehen wollten, aber so vor uns hinschieben, ist RSS-Feeds. Ja, hat auch heute erst den ersten Vote bekommen von uns. Weil das Thema einfach so fürchterlich kompliziert ist. Wer schreibt da die Show Notes dazu? Nee, ich denke, mir wäre ein total spannendes Thema, ist einfach komplex, schwierig und falls sich da in unserer Hörerschaft irgendwer wirklich sattelfest fühlt zu diesem Thema. Ist ja gerne willkommen. Wir bringen auch das Bierchen mit. Ja. Also wir möchten da ein bisschen weitergehen als nur RSS-Feed ist eine XML-Datei, sondern zum Beispiel Umleitung über die HTXS zum Beispiel wäre so ein Thema, dass da sicher rein könnte oder so etwas Banales, wie ich jetzt momentan gerade leide, weil jedes Mitglied der Podunion, der jetzt auf Podlove Publisher umsteigt, bringt mir den Blog zum Abstürzen. Und es kommt ja niemandem in den Sinn, mir vielleicht zu sagen, hey, Achtung, ich schalte heute um. Das würde mir so viel Arbeit sparen. Aber naja. Ja, Rico, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Ich werde nicht umsteigen. Toll! Ist das nicht klasse? Also ich finde Podlove Publisher toll, aber es hat jetzt nicht mit Podlove Publisher zu tun, sondern mit dem RSS-Feed wechseln, das ist Horror. Und das ist gar nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht. Ja. Okay, Rico, ich hab's hinter mir. Bei mir brauchst du nichts mehr befürchten. Schon passiert und als du das beim Thorsten gemacht hast, ist mir auch die ganze Büchse abgestürzt und da bin ich extra von der Arbeit weg aus einer Sitzung. Bei mir war es schon davor. So also, ich gebe das nächste Mal einen aus, wenn wir uns wiedersehen. Habe ich mir notiert. Okay, gehen wir weiter. Ja, vor allen Dingen gibt's ja auch noch den Umstand mit RSS 1, RSS 2, Atom Feeds und so weiter. Ne? Also dann. Ja, das ist auch sowas. Also Atom 2 und so weiter. Was soll man da nehmen und was ist brauchbar? Und das eine ist zwar besser als das andere, aber hat sich nicht kompliziert. Also das wäre sicher ein Thema, denke ich mir, was nötig wäre. Wir haben nur noch nicht die richtigen Leute dazu. Gut, nächstes Thema wäre Phishing for Compliments. Ja. Christian, da kannst du was dazu sagen. Genau, also Phishing for Compliments ist jetzt eigentlich ein Thema für eine lustige Runde. Da können wir uns eigentlich praktisch 45 Minuten einmal totlachen. Das geht einfach mir nur um das Thema, wie bekomme ich meine Hörer dazu, dass sie mir auf meinen, ich sag mal, bevorzugten Wege, ob es nun der Blog ist, ob es nun, was weiß ich, Facebook, Up.net oder Twitter ist, wie kriege ich meine Feedbacks ran? Und weil für den Blogger, nein, für den Podcaster ist das einfach wichtig, auch Feedback zu kriegen, damit man sich zum Guten oder Besseren ändern kann und mal so einen Überblick zu kriegen, so wie viel aktive Hörer habe ich eigentlich oder sind das nur so Leute, die da mal reinhören oder ist es nur das Real-Life-Radio, was mein Download hergibt oder wer hört mich eigentlich? Und das ist so das Thema, was ich damit ausdrücken wollte, Phishing for Compliments, wo kriege ich meine Infos her und wie kann man die Leute dazu bewegen? Muss das jetzt übers Thema sein? Muss das übers Betteln sein? Also gerade so dieses Betteln ist ja hier gerade in der Podcaster-Szene so ein Thema. Einige sagen, wir machen ja sowieso nur das. Also du willst mir sagen, da gibt es andere Möglichkeiten. Also ja, wir brauchen unbedingt diese Sendung, dass wir auch noch andere Möglichkeiten kennenlernen. Mal gucken, wir eruieren mal eine Runde drüber, was kann man da machen, wie kann man die Hörer dazu aktiv kriegen, müssen sich da vielleicht die Clients ändern, dass man sagen kann, hier klick zu dem, was jetzt gerade lief, Sekunde tralala, gebe ich jetzt mal eben in mein Feature-Phone, wie auch immer das heißen mag und welches Betriebssystem das hat, in mein Smartphone, gebe ich mal kurz einen Kommentar dazu ab und der Podcaster freut sich, weil er eine Menge kreative Kommentare dazu kriegt. Was muss ich da ändern und wie kann man das machen? Das wird sicherlich eine lustige Sendung. Mhm. Nicht gut. Einfach mal eine Runde philosophieren. Nächstes Thema ist ein gefährliches Thema wieder, da weiß ich nicht, ob ich dabei sein werde, ist nämlich Kapitelmarken und Shownotes. Ja, der Profi ist dann nicht dabei. Nee, weil eh sowieso niemand meiner Meinung ist und gleichzeitig wäre das natürlich aber auch ein Thema, gerade mit dem Shownotes-Team, also mit dem Shownotes-Projekt, wäre das natürlich auch eben spannend anzusehen, weil ja, da gibt es auch sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Die einen sagen einfach, das ist ein Dienst, weil die Leute, also gewisse Podcaster einfach zu faul sind, selbst Shownotes zu schreiben. Ist eine Möglichkeit, ist nicht meine Meinung. Die anderen finden, diese Shownotes sind nicht lesbar. Die dritten finden, Shownotes bestehen aus einem Satz und mehr muss da eh nicht sein. Und da gibt es so Leute wie ich, wo sagen, das ist ein Blogbeitrag und Shownotes müssen auch als eigenständiger Blogbeitrag funktionieren. Und da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen und darüber können wir Stunden streiten. Shownotes haben ja auch den Vorteil, dass nur die Shownotes, also aufgrund der Kompliziertheit oder der möglichst ausführlichen Ausführung, wie du immer sagst, sind die Shownotes natürlich auch von Google suchbar. Das muss man immer auch bedenken. Richtig, das ist natürlich immer ein Aspekt. Also dass wenn du dort keinen Text reinbringst, dann findet natürlich dich auch niemand. Aber jetzt kannst du natürlich sagen, ja okay, jetzt machen wir das Ganze so wie das Shownotes-Team und sagen einfach nur die Stichworte und so weiter. Und wenn du das aber dann wieder mit den Kapitelmarken vermischt, musst du natürlich sagen, dass das Google dann das auch wieder richtig findet, musst du das auch dem richtigen Kapitel zuweisen. Finde ich persönlich, aber wir wollen der Firma nicht, der Firma, genau, der Folge nicht vorgreifen. Ich genau, habe da eine ganz klare Meinung zu. Ja, ich denke mir, da haben alle klare Meinung dazu, aber sehr unterschiedlich. Und darum denke ich mir, gibt das eine sehr emotionale Folge. Dann Titelfindung für Podcast-Folgen. Ja, da wäre jetzt natürlich der Sven wieder der Profi für. Weil der hat da die meiste Übung, würde ich mal sagen. Wenn es um... Findest du? Ja, also die Ratinger Titelphilosophien, die sind natürlich klasse. Ich habe da eine andere Vorstellung davon. Ich würde sagen, du hast das jetzt sehr nett ausgedrückt, MC, was ich auch davon halte. Ich würde das viel krasser ausdrücken. Jetzt geht's schon ins Thema dann. Ne? Also unsere Hörer haben auf jeden Fall mitbekommen, was es geht. Next one. Länge des Podcasts ist auch so ein Dauerthema. Weiß nicht. Haben wir mal reingeschossen, weil es mal gefragt wurde? Naja, also ich meine, da gibt's ja schon einiges dazu zu sagen. Ne? Also ich meine... ist das schon so ein bisschen eigene Philosophie, ja, dass man jetzt so unter 4 Stunden geht bei uns gar nichts, ja, oder solche Sachen. Oder je nach Kategorie, was man eben macht, sagen wir 10, 15 Minuten reichen vollkommen aus, ja, oder ist alles zusammengestaucht? Also ich denke auch, ja, um dir da kurz reinzufallen, absichtlich direkt ins Wort, rabum, da bin ich. Ich denke auch, das ist ganz klassisch eine Sendung, liebe Hörer, da brauchen wir euch, wir brauchen einfach ein bisschen Material. Wie findet ihr das? Wie lang muss eine Sendung sein? Also reicht 5 Minuten für einen Tech-Podcast oder ist der Privat-Podcast beim Spazierengehen mit dem Hund? Wollt ihr da eine 6-Stunden-Sendung haben? Wie findet ihr das? Helft uns da ein bisschen, greift uns unter die Arme. Das ist ein Thema, wo wirklich, wo ihr auch gefragt seid. Im Vorweg schon mit Kommentaren. Gut. Dann nächstes Thema wäre Live-Podcasting. Einerseits, wie wird es gemacht? Also was gehört alles dazu? Andererseits allerdings auch, braucht es überhaupt Live-Podcasting? Muss man Live-Podcasten? Vor-, Nachteile etc. Also das ist sicher auch ein größeres Thema. Dann unsere technischen Themen von MC Mikrofone. Ja, Mikrofonie, also ein doch, denke ich, für den Podcaster recht schweres Thema, sage ich mal so. Wenn man jetzt noch vor der Auswahl steht, vor dem richtigen Mikrofon oder welches ist denn das richtige Mikrofon, worauf muss ich denn achten, welche Möglichkeiten gibt's denn, macht ein Kondensatormikrofon auf jeden Fall immer Sinn oder ist das eben eher nicht so? Wie teuer muss denn das Mikrofon sein? Muss das gleich das 2000-Euro-Ding sein und die Grenze nach oben ist gar nicht mehr fassbar? Oder reicht hier auch so ein Schnippi-Bibi-Ding hier für 5 Euro? Also das wollen wir dann in diesem Bereich dann mal so ein bisschen thematisch aufdröseln, sage ich mal, in eigentlich auch gleich mehrere Bereiche und vor allen Dingen auch mal Headsets und welche sind gut, welche nicht und wie kann man genau, das machen. Genau, und der MC wird euch dann erklären, so ein bisschen auch Grundlagen der Physik, was ist Schall und so weiter, weil das bleibt da nicht aus. Ja, das ist korrekt, wa? Dann haben wir als nächstes Thema ein relativ ähnliches, nämlich Handyrecorder. Auch im tontechnischen Bereich, genau, wird das immer wieder gefragt und deshalb wäre es auch mal günstig, da ein bisschen drauf einzugehen. Ich habe ja noch so ein bisschen die Hoffnung, vielleicht auch mal den Holgi mit hier ranzubekommen, obwohl er sich wahrscheinlich für solche Sachen nicht wirklich hergibt. Aber auch da gibt's viele tolle, lustige Sachen, die man da vorab wissen sollte. Vor allen Dingen, wenn man sich in lauten Umgebungen so aufhält, wie nimmt man da so ab und so weiter. Und wann eben auch nicht, auch ein wichtiges auch. Thema. Also wer jetzt mit dem Wort Handyrekorder nichts anfangen kann, also wir meinen da nicht in hauptsächlichen Teil das Handy als Rekorder, sondern tatsächlich so, natürlich spielt das mit ein, aber hauptsächlich so Geräte, um jetzt mal einen Namen zu nennen, wie den Zoom, ja. Nun H1234 ist, das ist jetzt erstmal egal. Es gibt auch tolle Geräte von Olympus, es gibt welche von Toshiba und Sony. Also, man kann da schon so ein bisschen drüber philosophieren, ja. Dann das nächste Thema, auch ein Riesenthema, nämlich Codecs. MC? Ja, es hat sich so ein bisschen doch auch gut schon herauskristallisiert und es sind auch immer wieder so die kleineren Fragen, sag ich mal, wenn jemand aufgenommen hat, was ist denn jetzt hier eigentlich die bessere Alternative? Soll ich eher einen FLAC aufnehmen, wenn möglich ja oder nein, oder welche Vorteile habe ich davon? Was ist denn das mit diesen ganzen langen Listen? Welche Sachen nutze ich denn hier am besten? Und wie kann ich die am besten wiederverwenden? Was schmeiße ich denn zu Auphonic? Auphonic sagt, ja, ist egal und solche ganzen Sachen. Auch in den Diskussionen hat sich ja schon gezeigt, auch mit Venti eben, wo es natürlich auch so ein bisschen die Hoffnung ist, wenn wir laut genug schreien, dann kommt auch Venti mal zu uns, weil er hat sich da schon sehr gut geäußert dazu und hat da auch so seine Interessen dafür, in Sachen Codecs da mal ein bisschen auch einzusteigen. Soll jetzt nicht auf der reinen Dev-Sache sein, aber so ein bisschen Info, ne? Ja, dann guck mal, ob du jemanden kriegst aus dem Windows-Bereich zusätzlich zu demjenigen aus dem Linux-Bereich, weil ich denke, das hat auch ganz stark mit Philosophie zu tun. Ja gut, das hat's immer. Also, es gibt ja heute bei dem Hochleistungskodex nicht mehr ganz so starke Unterschiede. Na, also FLAC, OgWarps, AC ist OgWarps, glaube ich, ne? Ist egal. Naja. Ja gut, also diese unterschiedlichen Container auch und so weiter. Und sicherlich gibt es überall irgendwie Philosophien und Hokuspokus und das ist gut und ich sehe das so. Und dann geht das auch noch weiter mit diesen jeweiligen Webanwendungen oder Webseiten. Ja, also warum spielt das eine da nicht und dann warum muss ich das so machen und was steckt denn dahinter und warum und wieso und weshalb und weswegen. Da wollen wir uns ein bisschen mal drüber unterhalten. Genau. Gut, und das Letzte überlasse ich dir, das vorzustellen, weil das ist so ein halb komisches MC, was willst du davon sagen, jetzt schon? Naja, so ein komisches Ding ist es jetzt erstmal nicht. Aber wie du schon sagst, es ist ein sehr komplexes und schwieriges Thema, denn es geht im Wesentlichen erstmal so um Metadaten. Das heißt, wo sollen diese Metadaten eigentlich entstehen? Wo sollen die herkommen? Und also beim Podcaster gesehen. Und dieses Thema ist deshalb so aufgeploppt, weil die Projekte, die sich mittlerweile so um Podcasting eben drehen, haben festgestellt, dass sie doch eigentlich eher so einen kleinen Automatismus haben wollen, weil es einfach für die Projekte zum Erstellen von Seiten, je nach dem, welche Dienste das eben sind, es immer komplizierter wird, je größer natürlich das Projekt wird. Und hier muss, oder sind wir, oder haben wir uns besser gesagt mal so um den Tisch gesetzt und wollten mal so das Thema um Metadaten besprechen. Das bedeutet also, wo sollen diese Daten eigentlich herkommen? Wie sollen diese verarbeitbar sein und wie sollen diese die Möglichkeit oder wie soll die Möglichkeit geschafft werden, einen Automatismus zu ermöglichen und auch diese Daten, die erzeugt werden vom Podcaster, auch so anzubieten, dass sie hinterher von den jeweiligen Projekten auch genutzt werden können. Das heißt, wir haben zum einen das größere Problem, an die Daten zu kommen. Ja, also wir sind mittlerweile so weit zu sagen, das muss vom Podcaster kommen. Das heißt, das muss der Podcaster ausgeben. Allerdings nicht nur in XML-Format, sondern im JSON. Und diese JSON-Dateien, die können hinterher wiederum ausgelesen werden, für die Projekte als Automatismus genutzt werden. Und auch hat es die Möglichkeiten, diese miteinander zu vergleichen, ob die Daten also schon vorhanden sind oder nicht. Da geht's also wirklich um Metadaten. Wie werden diese vom Podcaster erstellt? Allerdings hat das Projekt auch jetzt schon den Anklang gefunden, dass es sich hier nicht nur um Podcaster drehen darf, sondern es soll also eine Software geschafft werden, in vielerlei Hinsicht, dass es ermöglicht, dem Podcaster diese Daten ohne zusätzlichen großen Aufwand herauszuschmeißen. Diese Daten hinterher kann von jedem, der es haben möchte, verwendet werden und weiterverarbeitet werden. Und da gibt es eben auch unterschiedlichste Aspekte. Also Kryptografien und etc., das spielt da alles mit rein. Welche Formate, welche Ansätze sollen da sein? Also da wird jetzt auf jeden Fall noch gesucht, auch Name noch wird noch kommen. Gibt also da zurzeit mehrere Konferenzen. Wie gesagt, da machen viele Projekte einfach zurzeit mit. Und so soll so ein bisschen auch der oder das semantische Web entstehen, was einfach schon lange hätte da sein müssen im Jahre 2013. Den habe ich jetzt auch aus deiner Erklärung noch nicht so ganz. Also wenn ich so Sachen höre wie, wir wollen das Verbinden von Metadaten irgendwie besprechen, dann habe ich als erstes im Kopf, dann frag doch die Profis von der NSA. Ich komme noch nicht ganz hinter, was das werden soll. Aber darum machen wir eine Folge. Damit. Das wird sicherlich auch spannend für mich. Ja. Ja, für mich auch auf jeden Fall. Also das ist ein Thema, das alle Podcaster intensiv betrifft. Ich muss ja jetzt sagen, ich habe da auch ein bisschen geflunkert. Ich habe da schon ein bisschen was von mitbekommen. Aber jetzt so wirklich drauf eingehen ist vielleicht. Das kommt dann. Das kommt dann auf jeden Fall und steht auch deshalb noch ganz unten. Das kommt. So, das waren alle unsere Themen und ich bin sicher, dass es nur der Spitze des Eisbergs ist, weil jetzt rein durch das Durchgehen, ich hätte schon wieder 5, 6 neue Ideen. Aber jetzt eher die Aufruf an unsere Hörer. Leute, sagt uns, welche Themen euch interessieren, auch welche, das euch nicht interessieren. Das gibt nämlich bei uns so eine Reihenfolge in das Ganze rein. Und alles, was ihr findet, was da fehlt. Und da machen wir eine saubere Liste mit Daten dran. Und für alle, die nachher interessiert sind, die können dann auch an diesen Themen teilnehmen. Ja, alle Infos, alle Vorschläge, alles, was ihr habt, könnt ihr auf den tollen freien Feldern, wir haben da extra Felder freigelassen, auf der Podunion hinterlassen. Das funktioniert als Kommentar. Das sind also tatsächlich, da kann man seinen Namen eingeben und darunter ist ein großes freies Feld, da kann man ordentlich seinen Gehirnschmalz mit reintippen. Versucht das mal. Gut, die da draußen machen immer noch fleißig Party. Sie werden ja nicht leiser, gehen wir da, machen wir mit. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen mit oder wir reden die Sicherung raus. Dann bin ich für mitmachen. Ich denke, wir machen mit, wir lassen aber unsere Getränke hier. Weil die haben sicherlich auch noch was. Jetzt Zeit, sich ins, in den Trubel reinzustürzen. Okay, dann gehen wir rein. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Ja, und ich mach mal die Aufnahme aus. Podcast Community.